Hallo und herzlich willkommen zur ersten kleinen Jubiläumsausgabe von Hoaxilla, nämlich der Ausgabe Nummer 5. Das erste Jubiläum, man muss ja Jubiläen feiern, wie sie fallen, also insofern feiern wir so ein bisschen. Der Sommer ist da, so ist auch Hoaxilla wieder da. Wir haben gerade wunderschönen blauen Himmel hier in Münster und trotz allem werden wir keine Mühen scheuen, diesen Podcast aufzunehmen. Wir sind wie immer meine Frau Alexa. Hallo allerseits. Und meine Wenigkeit Alexander. Vorab wieder so ein ganz paar kleine formale Dinge, die wir loswerden wollen. Der ein oder andere, der auf unserer Homepage gewesen ist, zwischenzeitlich hat schon gesehen. Wir sind ganz mutig gewesen und haben angekündigt, dass Hoaxilla jetzt immer am Sonntagnachmittag erscheinen wird. Das heißt, Alex und ich werden einmal pro Woche einen Podcast produzieren. Sollten wir da in irgendwelche Probleme kommen, werden wir das im Podcast auch ankündigen. Es wird, auch das kann ich schon ankündigen, eine Sommerpause geben, weil wir in diesem Jahr in Urlaub waren. Da werdet ihr auf uns verzichten müssen, aber da kommt dann mehr, wenn es soweit ist. Ansonsten jeden Sonntagnachmittag, je nachdem wann iTunes aktualisiert, das kann man auf eine Minute genau nicht sagen, aber grundsätzlich Sonntagnachmittags immer eine neue Folge von Hoaxilla. Wir haben auf die letzten beiden Folgen wieder sehr viele Rückmeldungen erhalten. Dafür möchten wir uns bedanken. Es ist immer schön, Feedback zu bekommen von draußen. Und macht damit weiter, sprecht uns an. Wir sind immer froh, in Kontakt mit unseren Hörern zu stehen und nehmen gerne Anregungen auf, Alexa. Ne? Und dazu passt auch ganz gut, dass wir mehr Leute im Forum haben. Es registrieren sich immer ein paar Leute mehr von Folge zu Folge. Auch das beobachten wir mit viel Freude. Ihr postet zwar noch nicht ganz so viele, aber immerhin gibt es schon Mitglieder im Forum. Und wenn es euch irgendwie dringt, was loszuwerden, postet es ins Forum oder schreibt an die bekannte E-Mail-Adresse info@hoaxilla.de. Alexa hatte in der letzten Folge ja gesagt, dass sie zum Voynich-Manuskript was geschrieben hat. Da haben wir auch ein paar Rückmeldungen erhalten und können schon mal sagen, dass wir definitiv, das hatten wir damals auch schon so am Rande angekündigt, wir machen eine Folge zum Voynich-Manuskript in jedem Fall. Wir wissen noch nicht genau, wann wir die Folge machen, aber in absehbarer Zeit wird es also eine eigene Folge von Hoaxilla mit dem Schwerpunkt Voynich-Manuskript geben. Da gibt es also offensichtlich Leute, die das doch auch etwas mehr interessiert, als mal so eine kleine Internetrecherche selber zu machen. Und dann möchten wir noch Ludwig danken, der uns auch eine E-Mail geschrieben hat, eine ganz liebe, und hatte in der E-Mail dann die wunderschöne Geschichte mit dem Wohnmobil in den Vereinigten Staaten gepostet und hatte schon die Vermutung, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine moderne Sage handelt. Dem ist in der Tat so, Ludwig, das ist eine ganz bekannte moderne Sage. Aber nichtsdestoweniger, Alexa, vielleicht erzählst du die mal, weil die ist einfach auch so schön, dass man die durchaus mal so außer der Konkurrenz mal erzählen kann, die Geschichte. Die Geschichte handelt von einem amerikanischen Rentner, der sich ein neues Wohnmobil mit Tempomat kauft. Als ihm dieses übergeben wird, fährt er gleich als erstes damit in den Urlaub. Und als er schon einen großen Teil der Strecke hinter sich gebracht hat, möchte er gerne einen Kaffee trinken, schaltet den Tempomaten ein und geht nach hinten in den Wohnraum, um sich einen Kaffee zu machen. Es kommt, wie es kommen muss. Er baut einen Unfall. Nach einiger Zeit, nach dem Urlaub oder nach der Erholung von dem Unfall, verklagt er die Firma, die das Wohnmobil gebaut hat, weil in der Betriebsanleitung für dieses Wohnmobil nicht steht, dass, wenn der Tempomat eingeschaltet ist, man nicht nach hinten gehen darf, um sich einen Kaffee zu kochen oder ähnliche Dinge zu tun. Ihm wird vor Gericht Recht gegeben. Ja, das wäre eine tolle Geschichte, wenn es stimmen würde, weil in der Tat ist das eine moderne Sage, aber Ludwig, liebe, dank dir für die Geschichte. Das ist eine sehr schöne moderne Sage, die immer wieder nett ist. Für all diejenigen, die sehr genau hinhören, wir haben technisch ein bisschen aufgerüstet. Wir haben früher das so gemacht, dass Alexa über ihr Telefon, über ihr Handy mit Skype ihren Part eingesprochen hat. Und da war die Tonqualität nicht unbedingt so berauschend. Das haben wir jetzt nochmal ein bisschen aufgerüstet. Und Alex hat jetzt auch ein Headset. Und ich glaube, dass die Qualität jetzt besser wird. Und wir versuchen natürlich... Es ist auf jeden Fall angenehmer. Angenehmer für dich, weil du nicht schon lange mit dem Handy telefonieren musst. Wobei wir ja gelernt haben in der zweiten Folge, dass da also kein höheres Gehirntumorrisiko besteht. Wer jetzt wissen möchte, worauf wir anspielen, Folge Nummer 2 von Hoaxilla, Elektrosmog und Handystrahlung. Ich wollte die Langzeitstudie dann doch nicht machen. Nee, über die nächsten Monate und Jahre, wir müssen es ja nicht übertreiben, genau. Abschließend in der Einleitung wollen wir noch einmal ganz kurz auf unsere Recherche zum Thema Selbstmorde in der Uni Bochum eingehen. Cassandra hat ja die Geschichte gepostet, dass es dort eine Mathe-Klausur gegeben haben soll, die so schwer gewesen sein soll, dass mehrere Studenten Selbstmord begangen haben und seitdem die Klausuren deutlich einfacher sind. Also auch nach längerer Recherche und Gesprächen mit Leuten, die an der Uni Bochum studieren, konnten wir bisher keinerlei Belege für die Wahrheit der Story finden. Und im Moment gehen wir davon aus, dass es sich bei der Geschichte um eine moderne Sage handelt. Denn wie gesagt, es gibt genug Einträge, selbst von Uni Bochum, aber woran das liegt, haben wir auch schon erörtert. Also es gibt durchaus moderne Sagen, vor allen Dingen aus den USA, die tatsächlich am College spielen und schwere Prüfungen zum Thema haben. Und es gibt dort sogar moderne Sagen, die in denen die Studenten dann während einer schweren Prüfung oder nach einer schweren Prüfung Selbstmord begehen. Aber mit einer verfluchten Mathe-Klausur oder einem Mathe-Kurs in Deutschland hatte ich das bisher noch nicht gehört. Es kann sein, dass das ein Motiv ist, was jetzt quasi zu uns herübergekommen ist. Genau, die sind ja auch mal durchlässig, diese modernen Sagen. Und eine Besonderheit ist natürlich, dass sie dann immer an den jeweiligen kulturellen und sozialen Kontext angepasst werden, so in ihren Erzählungen. Also irgendwann verliert sich das dann als Geschichte, die in Amerika stattgefunden hat, und dann wird sich irgendwie ein anderer Uni gesucht. Wie gesagt, der Begriff Selbstmord-Uni Bochum existiert. Also wer danach mal googelt, wird sich Einträge finden, und wahrscheinlich ist das so eine Verquickung, die da in der Form stattgefunden hat. Wir haben die heutige Folge mit dem Schlagwort Mythos Wald betitelt. Das ist übrigens auch noch eine Besonderheit, hatte ich im Forum gepostet, schon ein bisschen her. Wir haben den Feed ein bisschen angepasst, sodass in iTunes jetzt immer auch als Schlagwort und in anderen Portalen, in denen wir gelistet sind, das Thema der Woche, das Hauptthema, als Titel der Folge angezeigt wird. Wir haben uns gedacht, dass das irgendwann wahrscheinlich der Übersichtlichkeit mit Sicherheit zuträglich ist. Und die heutige Folge läuft unter dem Schlagwort Mythos Wald. Das hat eigentlich Marketinggründe. Wer genau aufgepasst hat, weiß, dass Alexa und ich in der Regel nicht über Mythen reden. Und Alexa hat auch Bauchgrimmen, das so zu nennen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das müssen wir aus Marketinggründen machen, weil das klingt dann einfach besser als Waldsagen. So hätte man es ja dann letztendlich nennen müssen. Und dann hätte es aber doof geklungen. Und an dieser Stelle vielleicht vorab, bevor wir zum Thema der Woche kommen, der offizielle Titel, den Alexa sich eigentlich gewünscht hatte. Möchtest du ihn sagen, Alexa, oder soll ich ihn mal zitieren? Ich kann ihn schon mal zitieren. Ja. Der schönste Titel wäre gewesen: Im Wald, da sind die Räuber. Frei nach einem schönen deutschen Volkslied. Genau, aber da hatten wir gedacht, da schrecken wir viele Hörer ab. Dann gab es die Überlegung, die Folge zu nennen: Der Wald als Ort der Sagen und Monster. Und dann wäre bei iTunes aber wahrscheinlich nur Der Wald übergeblieben. Hätten die auch gedacht, jetzt spinnen sie. Also insofern Mythos Wald, da kommen wir dann nachher zu. Und Alexa, machen wir wie immer jetzt erstmal an dieser Stelle die Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche handelt von einem Mann, der auf seinem Nachhauseweg von der Arbeit mit dem Auto durch einen sehr, sehr langen, finsteren Wald fahren muss. Als er das eines Abends tut, sieht er auf einmal, dass ein Ast ihm den Weg blockiert. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als anzuhalten, aus Vorsichtsgründen aus der Beifahrertür auszusteigen und den Ast wegzuräumen. Er beeilt sich sehr damit, weil er auch schon ein bisschen Angst hat, da nachts im dunklen Wald anzuhalten. Er springt durch die Beifahrertür seines Autos wieder ganz schnell ins Auto hinein, schlägt diese zu und fährt so schnell er kann nach Hause. Dort legt er sich gleich schlafen, und als er am nächsten Morgen wieder mit dem Auto zur Arbeit fahren möchte, sieht er, dass innen im Wagen an der Beifahrertür Fingerkuppen liegen. Die muss er wohl einem vermeintlichen Dieb abgetrennt haben, als er am Vorabend so schnell die Beifahrertür zugeschlagen hatte. Ja, die kann man dann ja lecker mit ein bisschen Soße auf den Grill schmeißen. Als Rippchen dann verkaufen. Ja, aber diese doch sehr düstere Story, die, wie sie ja ist, eine moderne Sage oder eine wahre Geschichte ist, lösen wir natürlich dann am Ende der Folge wie immer auf. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt tatsächlich zum Thema der Woche, ein Herzensthema meiner Frau, nämlich der Wald als Ort der Sagen und Monster. Thema der Woche. Ja, der Wald als Thema, Mythos Wald als Ort der Sagen und Monster. Bei dem Stichwort Monster fällt mir übrigens eine Sache, die haben wir, glaube ich, überhaupt noch nicht erklärt und aufgeklärt, Alexa. Ich habe bei mir, glaube ich, in den Steckbriefen und auch im Forum des Öfteren erwähnt, dass eines meiner Hobbys die Skeptikats sind. Und ihr da draußen wisst ja gar nicht, um was es sich handelt. Es geht nämlich darum, dass Alexa und ich hier in dieser wunderschönen Wohnung nicht alleine wohnen, sondern wir haben noch zwei Katzen, ein Geschwisterpärchen, nämlich Niles und Maris. Und Niles und Maris. Wer weiß, aus welcher Fernsehserie diese Namen stammen, kann uns ja mal gerne eine E-Mail schreiben an info@fuxilla.de. Und die beiden sind unsere Skeptikats, weil es gibt, glaube ich, kaum Tiere, die so schön skeptisch gucken können wie Katzen. Und man könnte meinen, dass sie durchaus auch dem Skeptizismus frönen. Jetzt gerade schnüffelt hier eine gerade durchs Büro durch. Ja, also das mal noch am Rande. Das fiel mir nämlich ein, wollte ich eigentlich in jeder Folge erzählt haben, was die Skeptikats sind. Jetzt wisst ihr es. Das mal als Einleitung. Mythos Wald klingt vielleicht unspannend. Alexa, als sie das Thema vorgeschlagen hat, hat auch erstmal so eine große Begeisterung bei mir nicht hervorgerufen für das Thema als solches, weil ich eher noch andere Themen machen wollte in dieser Folge. Sie hat mich dann aber doch überzeugt und damit wird sie euch wahrscheinlich auch überzeugen. Und denn der Wald ist so, ja, sag ich mal, kulturgeschichtlich, wenn ich das richtig ausdrücke, kein ganz unspannender Ort. Mhm. Alexa, vielleicht machst du mal so einen ganz kurzen Abriss. Also wir könnten jetzt eine 3-Stunden-Sendung über die Bedeutung alleine des deutschen Waldes in der Kulturgeschichte machen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Aber du als Expertin, Alexa, vielleicht mal so einen kurzen Abriss und dann, dass du mal so eingrenzt, auf was wir uns da genau konzentrieren wollen heute in der Folge. Ja, also die ganze Kulturgeschichte des Waldes und im Besonderen des deutschen Waldes hier zusammenfassen zu wollen, ist völlig unmöglich aufgrund der gedrängten Zeit. Würde auch wahrscheinlich dann doch etwas langweilig werden, aber nur so viel zu dem Thema. Der Wald, auch so wie wir ihn heute sehen, ist mit sehr verschiedenen Topoi besetzt. Man hat zum einen den Wald als, wie es immer bezeichnet wird, Sehnsuchtslandschaft, besonders seit Beginn des 19. Jahrhunderts, also der deutschen Romantik, als Ort, an dem man sozusagen seine Sehnsüchte projizieren kann und in dem man sich verlieren kann. Wer sich mit der deutschen Romantik etwas näher beschäftigt hat, wird wissen, was damit gemeint ist. Wer das nicht hat, kann sich da im Internet selbst unter Wikipedia schon sehr gut informieren. Man hat also diesen Entwurf einer Sehnsuchtslandschaft, man hat aber auch, und das auch besonders in der heutigen Zeit, den Wald als einen Ort, an dem man sich erholen kann, einen Ort der Freizeit. Dem gegenüber steht aber, und das seit also geschichtlich sehr, sehr langer Zeit, ohne das genauer ausführen zu wollen, der Wald als ein angstbesetzter Ort. Und das ist das Thema, was wir uns für diese Sendung ein bisschen herausgreifen wollten. Der Ort, an dem die Sagen blühen und die Monster wohnen und an dem der Mensch nicht nur eben seine Sehnsüchte projizieren kann, sondern auch seine Ängste. Ja, also so als ganz kurze Zusammenfassung, ich habe mir dann ja auch so ein paar Sachen nochmal angelesen. Was mir jetzt sofort durch den Kopf schoss, war natürlich, dass das unglaublich viele Märchen zum Beispiel, die ja auch wirklich auch der ursprüngliche Teil der Geschichtenerzählung oder der Übermittlung von Messages gedient haben, ja im Wald spielen, also Hänsel und Gretel spielt im Wald, Rotkäppchen spielt im Wald, also immer geht irgendwer in den Wald oder kommt aus dem Wald. Schneewittchen ist mit den Zwergen im Wald, also der Wald ist immer so der Gegenpol zur Kulturlandschaft, genau, also das Wilde. Und ein anderes Beispiel ist natürlich auch so, dass der deutsche Wald auch schon vergewaltigt worden ist in seiner Bedeutung in der Zeit des NS-Regimes. Mhm. Also da gab es einmal die Blut- und Bodendebatte auf der einen Seite und dann natürlich den deutschen Wald als Kulturgut, was auch für die Propaganda und Symbolpolitik der Nazis gedient hat. Also das sind auch so zwei Beispiele, wo auch da in ganz unterschiedlichen Kontexten der Wald eine ganz besondere Bedeutung erhalten hat. Also es ist tatsächlich so, dass der Wald als Projektionsfläche wirklich für viele, viele unterschiedliche Themen geeignet ist und das Besondere vielleicht hierbei ist, um es mal vielleicht ein bisschen psychologisch erklären zu wollen, dass der Mensch wahrscheinlich im Wald seinen eigenen Ängsten auch und auch der Angst vor der Natur an sich, die nicht bezähmbar ist, ausgeliefert ist. Also wir erfahren Natur im Wald natürlich sehr unmittelbar. Mhm. Und gerade wenn es dunkel wird sozusagen, sind da tausende von Geräuschen, die wir nicht einordnen können, und wir verlieren die Orientierung, und das ist natürlich etwas, das die Ängste sehr schüren kann. Das ist aber auch durchaus nicht unrealistisch. Also ich erinnere mich, dass ich mit so vielleicht 10 Jahren mal im Schwarzwald, wo es also auch noch wirklich Wald war, sehr einsam gelegen, im Urlaub war mit meinen Eltern, und da war eben ein befreundetes Ehepaar, da war ein Junge im ähnlichen Alter wie ich, und uns ist da im Wald mal eine Wildsau letztendlich begegnet, die Frischlinge dabei hatte. Und wenn man so als 10-Jähriger mal so ein riesiges Wildschwein vor sich stehen hat, und man wusste zum Glück, weil man da irgendwie das mal gelesen hatte, dass die nicht gut zum Kirschenessen sind, wenn die Kinder haben, und die dann auch schnaubt und irgendwie stampft, und man die Hauer von so einem Wildschwein sieht, da hat man dann durchaus Respekt vor dem Wald und den Monstern, wenn ich das mal in Anführungsstrichen so sagen darf, die da leben. Also ich habe mir da als kleiner Koten doch durchaus Gedanken gemacht, ob ich aus der Situation heil rauskomme. Mhm. Zum Glück hat die Sau dann abgedreht und hat die Frischlinge mitgenommen. Aber also es gibt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es gibt mit Sicherheit immer noch wilde Ecken in Deutschland im Wald und generell weltweit Wälder, die wild sind. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und also das Verhältnis der Menschen zum Wald und zu Bäumen ist natürlich generell sehr eng. Vielleicht in dem Zusammenhang ein kurzer Literaturtipp. Der deutsche Volkskundler Albrecht Lehmann hat ein wunderbares Buch geschrieben, das sich nennt »Von Menschen und Bäumen, die Deutschen und ihr Wald«. Erschienen im Rheinbeck Verlag 1999. Also wer sich da ganz kulturwissenschaftlich informieren möchte, der ist da an der richtigen Adresse. Ja, und noch ein letztes Ding aus meiner Jugend, so 80er Jahre, wer es miterlebt hat, damals auch da ein Riesenthema der Wald, nämlich das Waldsterben, was ja heute auch beobachtet wird, aber wer sich so an die 80er Jahre, so Mitte, Ende der 80er Jahre erinnert, an die Tagesschau-Sendung, wo in jeder dritten Tagesschau-Sendung über das Waldsterben berichtet wurde, und damals hat man ja noch Tagesschau geguckt, weil es so viele Sender gar nicht gab. Also auch da so die Sorge, dass der deutsche Wald stirbt, und dem ist ja offensichtlich glücklicherweise nicht ganz so schlimm, wie es damals postuliert wurde, dass wir irgendwann kein Wald mehr haben, aber auch da hohe Bedeutung des Waldes, daran erinnere ich mich noch sehr lebhaft, wie dann immer so das gleiche Foto hinter war in der Bluescreen mit den Bäumen, die die Blätter verloren hatten im Wald. Also auch da ein wichtiges Thema. Ja, und ein Thema, das unser eigentliches Anliegen, den Skeptizismus und die Beschäftigung mit Hoaxes, besonders aus dem Internet, und das Motiv Wald wunderbar verbindet, ist der Film Blair Witch Project, über den wir jetzt etwas genauer sprechen möchten. Genau, also es wird jetzt wieder ein bisschen interessanter, Leute, ihr könnt jetzt aufhören, wir hören jetzt auf mit der Kulturgeschichte. Ja, Alexa, mach du doch mal die Einleitung. Ich erzähle mal vielleicht hinterher ein bisschen was zum Marketing des Films. Vielleicht gibst du mal so den Grundriss, und warum jetzt gerade Blair Witch Project super in die Konnotation Mythos Wald und Hoaxilla passt. Ja, es handelt sich bei Blair Witch Project um einen 1998 gedrehten Horrorfilm, der, und das ist das Besondere von den Filmemachern, als eine Art Pseudodokumentation konzipiert und gedreht worden ist. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr viele Leute gibt, die diesen Film nicht gesehen haben. Der Film war ein riesen Überraschungserfolg beim Sundance Festival 1999, und seitdem hat er sich also in seiner Erfolgsgeschichte verselbstständigt. Aber vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, ein paar kurze Worte zur Entstehungsgeschichte. Also der Film greift eine Handlung auf, die einen realen Eindruck macht, aber gänzlich fiktiv ist. Die Filmemacher haben aus zig Bewerbungen 3 Jungschauspieler gecastet, die unter ihren richtigen Namen, Heather, Josh und Mike, diesen Film bestreiten, beziehungsweise diese Dokumentation. Im Film, also in der Handlung, brechen sie auf in den Wald nach Burkittsville in Maryland in den USA, um einem Mythos, beziehungsweise einer Sage, wie wir richtig sagen müssen, nachzuspüren, nämlich der Hexe von Blair. Sie sammeln auf ihrer Reise Filmmaterial und begeben sich dann auf eine Expedition in die Wälder, um dort die Schauplätze angeblicher Gräueltaten der Hexe und ihrer Nachfolger, um sie aufzuklären, und gehen auf tragische Weise verloren während der Entstehung dieser Dokumentation. Der ganze Hoax sozusagen um den Film herum postuliert dann, dass nach einigen Jahren ihre Filmmaterialien und ihre Rucksäcke und so weiter in den Wäldern gefunden wurden, die Studenten aber verloren blieben, dass dann daraufhin Suchaktionen natürlich folgten und dass man das Material gesichtet hat und dass die Filmemacher lediglich das gesammelte Material geschnitten und dann als Film herausgebracht haben. Ja, und das Besondere an dem Film war, dass das einer der vielleicht ersten größer angelegten medialen Marketingkampagnen waren, die so unter dem Begriff virales Marketing gefallen sind, die das bewusst eingesetzt haben. Virales Marketing ist letztendlich ein Begriff, der beschreiben soll, dass sich etwas herumspricht über die neuen Kommunikationswege, also das Internet, die sozialen Netzwerke, die wir so haben, Facebook, MySpace oder was auch immer, und dass es wie so eine Epidemie sich verbreitet, ohne dass man letztendlich was aktiv noch dazu beitragen muss. Das ist so die Grundidee hinter dem viralen Marketing. Ein gutes Beispiel, wer sich noch daran erinnert, für jetzt nicht für einen Film, sondern grundsätzlich, wo das auch unbeabsichtigt passiert ist, war das Spiel Moorhuhn von der Phenomedia AG. Da werden sich noch alle daran erinnern. Das hatte jeder irgendwie. Es gab da eigentlich gar keine Werbung für oder irgendwas, aber jeder hatte irgendwann dieses verrückte Moorhuhn-Spiel, was ja ursprünglich mal für die Firma Johnny Walker entwickelt wurde. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwer weiß, dass das eigentlich ein Werbespiel für Johnny Walker war. Wahrscheinlich weiß das kein Mensch. Ach, aber das Moorhuhn, ich wusste das auch nicht. Ja, das Moorhuhn kennt jeder. bei Blair Witch Project war es letztendlich so, dass sie ja da einen gewissen Kalkül rangegangen sind und eine Internetseite geschaltet haben, die von dem Verschwinden der Studenten oder der jungen Leute erzählt hat, was Alexa gerade geschildert hat. Und es war einfach nicht klar, ob diese Internetseite eine wahre Internetseite ist oder nicht. Und die Leute haben das dann für wahr gehalten. Und so hat sich der Film, lange bevor er ins Kino kam, letztendlich schon in die Köpfe der Leute gesetzt. Und diese Geschichte von der Hexe von Blair, also Blair Witch, war total präsent, und die Leute konnten aber gar nicht einordnen, was das ist. Und es gab fiktive Historien, die ja die Filmmacher geschrieben haben. Genau. Also bis hin zu angeblichen Büchern aus dem 19. Jahrhundert, die sich mit der Hexerei um die Hexe Blair oder die Blair Witch beschäftigen. Also das war schon wirklich gut gemacht. Genau, und das war für die Leute, wenn sie dann nur so oberflächlich im Internet recherchiert haben, eben nicht ersichtlich. Es gab sozusagen Zeittafeln der Entwicklung in der Zeit in Maryland, was da alles passiert ist, wer wann verschwunden ist, hunderte von Jahren in die Vergangenheit. Interviews mit Polizei und ich weiß nicht was. Genau. Und eine ähnliche Sache, wer sich vielleicht daran erinnert, wer ihn gesehen hat, war der Film Cloverfield von J.J. Abrams, der ja von der Machart öfter auch mit Blair Witch in einen Topf geschmissen wird, weil es da ja auch in dem Film letztendlich um eine Handkamera geht, um eine private Videokamera, die ganzen Ereignisse filmt. Und auch da war es so, dass eben Schnipsel der Amerikaner würde sagen Handheld-Aufnahmen, also dieser ruckeligen, verfackelten Handkamerabilder zeigten von irgendwelchen riesigen Aliens, die auf die Erde gekommen sind. Und auch da war gar nicht klar, was ist das? Worum handelt es sich da? Wer hat da was gefilmt? Wo kommt das her? Und so wurde das Interesse geweckt, und das ist so eine Sache, die heutzutage ganz gerne benutzt wird. Und da muss man eben auch aufpassen, dass so ganz spannende Geschichten plötzlich mit extrem gut gemachten Videos, also man kann ja heutzutage die Special Effects und Computertechnologie auch dafür benutzen, um etwas weniger perfekt zu machen, sodass es dann nicht mehr auffällt, dass es sozusagen ein Hoax ist. Und insofern ist das Thema virales Marketing und Blair Witch da natürlich, passt gut zusammen und zeigt nochmal den Mythos Wald. In dem Zusammenhang, bevor wir wieder zum Wald zurückkommen, würde ich gerne noch einschieben, dass das, was damals rein zum Marketing des Films selber eingesetzt wurde, heutzutage auch ganz gezielt von Firmen zur Werbung für andere Produkte eingesetzt wird, nämlich wenn man an die ARGs denkt, die Alternate Reality Games, also die Spiele im Internet, die sozusagen eine alternative Realität erschaffen im Internet, ein ganz eigenes, spannendes Thema, über das wir vielleicht auch mal eine Sendung machen könnten. Ja, ja. Vielleicht nur ganz kurz, also abspielen tut sich so etwas, ich habe das neulich mal ausprobiert, wie eine Art Schnitzeljagd im Internet. Also da werden ganze Internetseiten programmiert extra für den Zweck dieses Spiels, machen aber einen völlig realen Eindruck. Also zum Beispiel eine Internetseite für eine Steuerprüfungsfirma, die aber gänzlich fiktiv ist und einfach nur den Sinn hat, irgendwelche Hinweise zu verstecken, die man braucht, um das Spiel zu lösen. Also ganz spannendes Thema, da hat sich auch schon eine riesen Community im Internet gebildet, die das Ganze als Hobby betreibt. Ja, und viele Studenten, die so im Bereich Marketing und E-Marketing, E-Commerce, so Programmierung in Amerika studieren, das sind ganz viele Studienabschlussprojekte, wo die eben solche ARGs sozusagen ins Leben rufen. Das ist aber eine gute Idee, da könnte man auch mal nochmal eine lange Sendung drüber machen, glaube ich. Um den Bogen nochmal zum Wald zu schlagen, unserem eigentlichen Thema für diese Sendung, wollte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie der Film Blair Witch Project entstanden ist und was für eine Tortur das auch für die Jungschauspieler gewesen sein muss. Es war tatsächlich so, dass man die Schauspieler mit Kameras und Ausrüstung in den Wald geschickt hat, dass sie wussten, dass sie zu bestimmten Punkten gelangen müssen. Also es wurde von Tag zu Tag eine Route festgelegt und ein Punkt, an dem sie ankommen mussten. Und während dieser Zeit hatten sie also die Möglichkeit, sich schauspielerisch zu entfalten und die Story zu erzählen. Und kamen dann eben an einem bestimmten Punkt an und fanden dort Nahrung. Und das ging über mehrere Tage so. Und die Filmemacher haben sich da so etwas perfide einfallen lassen, die Nahrung und die Ausrüstung von Tag zu Tag so zu reduzieren, dass dann zum Schluss tatsächlich also die Nerven der Schauspieler blank lagen und das Ganze natürlich zu der realistischen Stimmung im Film erheblich beigetragen hat. Und wer den Film gesehen hat, der wird auch wirklich diese schaurige Stimmung bemerkt haben, wenn nämlich tatsächlich im Wald und in der Nacht gedreht wird und man dann ein Klappern an den Bäumen hört, also ganz schaurige Geräusche aus der Ferne, die natürlich von den Filmemachern und von der Crew stammten und absichtlich erzeugt worden sind, aber eine Stimmung schaffen, die wirklich nicht von schlechten Eltern ist. Und ich glaube, dass wirklich auch ein Großteil der Angst, die besonders bei der Schauspielerin Heather zum Ausdruck kommt, nicht unbedingt gespielt ist, sondern ich glaube, da gruselt es jeden, wenn er nachts in der Dunkelheit durch den Wald geschickt wird und dann gruselige Geräusche hört. Und es verschwinden nach und nach die Schauspieler, also zunächst ein Freund, der den Film mitdreht, und den hört man dann nachts auch schreien. Und da ist dann der Horror wirklich perfekt, wenn man dann durch die Dunkelheit nur noch menschliche Schreie hört und andere schaurige Dinge. Ja, war nicht umsonst so ein großer Erfolg der Film. Also ja. Die haben sich ja schon schöne Schweinereien ausgedacht sozusagen. Ja, wo wir bei gruseligen Geräuschen im Wald sind, haben wir noch so einen kleinen Anhang, der auch zum Thema letzten Woche hätte gut gepasst, nämlich aus dem Bereich der Kryptozoologie, und zwar das Moorbach-Monster. Das hattest du mal rausgesucht. Das ist auch noch eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht sagst du da auch noch ein paar Sachen zu. Ja, also das Moorbach-Monster, das eigentlich gemeinhin ein Werwolf sein soll, passt sehr schön in unser Thema, denn dieser Werwolf ist beim Dörfchen Moorbach zu finden oder auch mal bei Wittlich, auch ein sehr bewaldetes Gebiet und ein Ort, an dem es sich gut gruseln lässt, obwohl natürlich Anwohner eher sagen würden, es sei eine ganz ruhige, beschauliche Gegend. Es hat dort ein Munitionslager gegeben, das heute ein Energiepark ist. Dort spielt diese Sage. Die dort stationierten amerikanischen Soldaten erzählen sich seit langen Jahren die Geschichte vom Moorbach-Monster. Es hat ein bisschen gedauert, bis diese Geschichte auch hier in Deutschland so wahrgenommen wurde. Also sie war tatsächlich eher verbreitet unter amerikanischen Soldaten und besagt eben, dass bei Moorbach im Hunsrück ein Werwolf umgeht. Und eine Geschichte heißt zum Beispiel, oder geht folgendermaßen, dass die Soldaten eben da nachts eben halt auf Streife sind und dass in einer nahegelegenen Taverne oder in einem nahegelegenen Gasthaus eine Kerze, die immer brannte bisher, ausgeht. Und man erzählt sich also, wenn diese Kerze ausgeht, dann erscheint der Werwolf wieder Die Soldaten machen da ihre Scherzchen über das angebliche Monster, bis dann in derselben Nacht tatsächlich am Grenzzaun Alarm ausgelöst wird und man eine große hundeartige Gestalt sieht, die sich auf ihre Hinterläufe stellt und wirklich an einen Werwolf erinnert und an den Zaun springt und die Soldaten natürlich völlig in Panik verfallen. Und dass ein Wachhund, der an diese Stelle geführt wurde, panisch wurde und sich weigerte, die Spur zu verfolgen. Wer sich über dieses Thema noch ein bisschen genauer informieren möchte, sei verwiesen an den Mainzer Kulturanthropologen Matthias Burkhardt, der in den Mainzer Beiträgen zur Kulturanthropologie/Volkskunde der Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz eine Monographie zu dem Monster von Moorbach veröffentlicht hat. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, die ganz spannend ist. Also die Einwohner des Hunsrück kennen diese Geschichte inzwischen ein bisschen, aber nicht sonderlich gut. Dafür eben die dort stationierten amerikanischen Soldaten, da kennt, glaube ich, jeder Sechste war, glaube ich, die Anzahl die Geschichte und hat davon was gehört. Und es ist tatsächlich so, dass es sogar ein Footballteam in Amerika gibt, die sich Moorbach Monsters nennt. Genau. Und das fußt also auch auf die Geschichte. Also offensichtlich, wenn man in der Fremde stationiert ist, neigt man dazu, sich so eine Geschichte zu suchen. Und ja, da passt der Wald ja auch wieder ganz gut dazu. Ja, wir sind schon weit in der Zeit vorangeschritten in dieser Folge. Alexander, ich würde sagen, wir müssten jetzt mal dann die Geschichte der Woche auflösen, oder? Ja, genau. Dann tun wir das doch mal. Die Auflösung. Dann erzähl uns doch mal, ob die Geschichte mit dem Mann, der durch den Wald fährt, eine wahre oder eine moderne Sage ist. Der Autodieb im finsteren Wald, hat es ihn wirklich gegeben oder nicht? Also bei dieser Geschichte handelt es sich, wie vielleicht viele vermutet haben, um einen Klassiker der Urban Legends, der modernen Sagen. Also der Topos von jemandem, der wirklich nachts im dunklen Wald auf Räuber trifft oder ähnliche finstere Gestalten ist weit verbreitet. Es gibt diese moderne Sage in zig Varianten. Manchmal ist es auch ein Anhalter, der mitgenommen wird und der sich dann als Räuber entpuppt. Diese Geschichte, die gibt es mindestens seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte mit dem Anhalter, selbst wenn es noch ein Fuhrwerk ist und kein Auto, ist der Topos der gleiche. Und unser armer Mann, der die Finger eines Autodiebs in der Beifahrertür abgetrennt hat, gehört wirklich zu den Klassikern auf diesem Gebiet. Und in diesem Sinne, im Wald, da sind die Räuber, ist zumindest bei den modernen Sagen noch wahr. Ja, wunderbar. Also eine erfundene Geschichte in diesem Fall mal wieder. Wir haben ja auch zwei wahre Geschichten in den letzten Folgen gehabt. Da kann es jetzt auch mal eine moderne Sage wieder sein. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Ich rufe euch aber erneut auf, schickt uns Geschichten, schickt uns Feedback an info@huxilla.de. Werdet Fan unserer Facebook-Seite, auch da könnt ihr mit uns sprechen. Kommt in die StudiVZ-Gruppe, die Alexa eingerichtet hat. Kommuniziert mit uns, kommt ins Forum, also jeder, der es noch nicht gemacht hat, guckt euch das mal an. Auch gerade zur letzten Folge haben wir dann nochmal weiterführendes Material. Insbesondere dieser angebliche Plesiosaurierfund, da habe ich noch eine sehr schöne Internetseite gepostet und hinterlegt, wo man auch nochmal ganz gut sehen kann, warum das Wesen, was gefunden wurde, wer wissen will, um was es geht, muss ich den Podcast anhören, aussah, wie es aussah und warum das passiert ist, das kann man anhand dieses Artikels sehr schön sehen. Und ja, kommuniziert mit uns, tretet in Kontakt, seid sicher, dass Alexa und ich antworten werden, weil wir da viel Spaß dran haben. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, genießt das schöne Wetter, drückt, wer es denn möchte, der deutschen Nationalmannschaft die Daumen fürs Spiel. Ja. Und bis zur nächsten Woche, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, www.org, urbanlegendsabout.com, snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.